Die Ausländer bewundern die unbesiegbare Partei der Arbeit Koreas. Der Vorsitzende der thailändischen Juche-Ideologie-Studentenorganisation und der Direktor des chinesischen Kim Il-sung Landwirtschaftsinstituts betonten, die Geschichte der Partei der Arbeit Koreas, die mit der Gründung des Verbandes zur Zerschlagung des Imperialismus begonnen habe, sei vom Sieg und Ruhm gekrönt. Eine Partei wie die Partei der Arbeit Koreas, die lange Zeit ohne geringste Stagnation, Schwankung und Scheitern die Revolution und den Aufbau siegreich geführt habe, sei nirgendwo in der Welt zu finden. Saberu Palul, Lehrstuhlleiter der Fakultät für Politologie der Damaskus-Universität Syriens, hob hervor, eine Partei, die ihre große Geschichte und Tradition treu fortsetze, sei unbesiegbar. Er sei fest überzeugt davon, dass die koreanische Revolution, die mit der Gründung des Verbandes zur Zerschlagung des Imperialismus begonnen habe, unter der weisen und bewährten Führung der Partei der Arbeit Koreas mit dem hervorragendsten Mann Kim Jong-un an der Spitze glänzend vollendet werde.